Es ist soweit, Leute. Damit kommen wir auch schon zum Ende des Besorg-Podcasts. Es ist das Ende, aber alles Gute muss auch mal sein Ende finden. Und mich freut es natürlich, dass Kass hier wieder am Start ist, ja, dass er wieder dabei ist und sich aufgerafft hat, mit uns hier diesen Podcast zu machen. Es war sehr schwer. Sehr schön. Ich würde sagen, wir überspringen einfach mal diese Schlacht, beziehungsweise kommen zum Ende. Also Guts hat mit der Hilfe der Meerjungfrauen und der Nixon dieses Monsterwesen aufgehalten und auch den Piraten und seine Crew in die Flucht geschlagen. Und es sieht so aus, als würde die Meerjungfrau oder zumindest die ganzen Meerjungfrauen, also Plural, sie begleiten zu der Elfeninsel. Und es könnte sein, dass dieses junge Mädchen, von dem ich, lass mich gucken, wie heißt es denn überhaupt nochmal? Wo steht denn das? Naja, scheiße. Naja, egal, jedenfalls dieses halb Mädchen, halb Nixe, dass sie anscheinend Teil der Crew wird. Ist doch geil, oder? Also die One-Piece-Truppe wird größer, ne? Strutbande, bald haben wir alle Mitglieder zusammen. Es ist ja jetzt nicht sonderlich, auch nicht sonderlich viel passiert. Ne? Das haben wir jetzt schon im letzten Podcast angesprochen. Interessant finde ich dann vielmehr den Arc, der halt später drauf folgt. Es wird aber so ein kleiner Flashback mit reingeschoben. Und zwar nämlich kriegen wir die Vergangenheit von Guts, oder zumindest einen Aspekt davon. Und ich habe das Gefühl, als hätte die Story, oder als hätten wir dieses Flashback irgendwie schon mal gehabt, aber in einer sehr kürzeren Form. Das Ganze irgendwo gefangen genommen wurde, im Kerker liegt und dann halt so eine Art Pflanzengeist sieht, so ein Blumengeist. Und dann er sieht auch eine Elfe. Ja, stimmt. Also ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, dass wir das irgendwie mal hatten in der Handlung. Aber es ist interessant, dass Mura hier mal aufzeigt, dass Guts schon damals, als er eben ein Jungspund war, eine Verbindung, sag ich mal, zu der Geisterwelt hatte und der Magie und so. Aber war es notwendig? Nein, nicht notwendig. Dann endet auch dieses Kapitel auch schon damit, dass er wieder befreit wird und seinen Weg geht. Dann gehen wir aber wieder zurück zu einem Falken und sehen endlich ein bisschen was von Falconia. Wir sehen, dass die Menschen mit den Dämonen angefangen haben, wirklich zu leben und miteinander zu arbeiten und zu jagen gehen und sich verstehen. Wer ist nochmal dieser eine junge Falke, der überlebt hat? Rickard. Der besucht jetzt Falconia und will ja Griffith zur Rede stellen. Das ist interessant. Und er schaut sich natürlich Falconia an. Es ist halt eine wunderschöne Stadt. Aber das ist ja das Problem, dass quasi so das einzige Reich, wo die Menschen und die Apostel im Einklang miteinander leben, wo wirklich Frieden herrscht, aber alles außenrum herrscht Chaos, Krieg, Tod und Verderben. Also es kommt mir so vor wie die Situation bei Attack on Titan, also nach dem Motto, er hat sie alle jetzt unter der Mauer versammelt oder hinter den Mauern, aber gleichzeitig wird ihm dadurch auch die Freiheit geraubt, oder? Ehrlich gesagt, ja, schon, aber die Leute realisieren das, denke ich, noch nicht. Die vergöttern ja immer noch Griffith, finden das geil, dass sie jetzt mit den Toten sprechen können. Für sie ist das halt noch ein Paradies, weil sie noch nicht hinter der Fassade geblickt haben. Aber ich denke, es könnte später in der Handlung dazu kommen, dass die Leute sehen, okay, es ist doch nicht alles so schön, wie wir geglaubt haben. Und jetzt gibt es vielleicht eine Revolution. Vielleicht übernimmt diese Aufgabe ja sogar Owen oder Raban. Ne? Raven? Raban? Keine Ahnung, wie der eben heißt. Ne? Weil die zweifeln minimal dran und da könnte sich noch was entwickeln. Was wir aber interessant haben, wir haben jetzt alte Charaktere, die wir wiederfinden. Einerseits wohnt da dieser alte Kushanen, Zauberer, oberer Hexenmeister bei ihnen. Und die Nutten, die wir damals gesehen haben, die leben jetzt auch in Falconia. Ich finde übrigens Luca, finde ich klasse. Die sieht ein bisschen aus wie Ersa aus Fairy Tale, aber... Aber die bodenständige Version, meinst du? Erstens die bodenständige Version. Ich meine, sie ist eine Nutte. Ja, sie ist halt eine Nutte, muss man mal sagen. Aber keine Crack-Nutte, keine Thai-Crack-Nutte, keine Transgender-Nutte. Sie ist eine Edelhure. Genau. Kriegst halt was für dein Geld, ne? Aber man muss sagen, sie ist halt die netteste, eine der nettesten Personen in Berserk. Aber sie ist halt wirklich, ja, der gute Mensch in Person, will allen möglichen helfen. Und ich finde es interessant, so einen Charakter in der Handlung zu haben. Ich finde es dann, wie Rickard das Ganze eben beobachtet, dass er das alles nicht wirklich begreifen kann. Und dass er halt wirklich diese mächtigen Bauten sieht und davon fasziniert ist. Und sieht, okay, die Menschen sind hier glücklich, aber gleichzeitig... Ja, er struggelt hier, weil einerseits weiß er, dass Griffith ein totales Arschloch ist, der all seine Kameraden geopfert hat, aber andererseits sieht er, dass Griffith ein Paradies geschaffen hat, ein Utopia auf Erden und struggelt die ganze Zeit, rechtfertigt mein Ziel, meine Mittel. So, das ist das, was er jetzt abwiegt. Genau. Das ist einfach dieser innere Konflikt in ihn selbst und der ist halt, er kann es halt noch nicht wirklich einordnen. Er sieht zwar die glorreichen Seiten von Falconia, also auch, dass die Leute mit ihren Toten sprechen können, wie du vorher gesagt hast, aber gleichzeitig entdeckt auch die dunklen Seiten, und zwar nämlich dieses Untergrundkolosseum, wo die Monster gegeneinander kämpfen und praktisch Dampf ablassen. Ich muss sagen, das ist eine ziemlich coole Idee. Quasi so nach dem Motto Brot und Spiele, ne? Dass man auch die Monstern auch Unterhaltung bietet. Ja, er ohrfeigt Griffith und sagt, hier, gibt dir auch sogar das Emblem zurück und sagt, hier, die Form der Schwingen ist ein wenig anders als früher. So nach dem Motto, du hast zwar die Falken jetzt irgendwie, aber es sind nicht unsere Falken. Mein Anführer ist nicht der Falke des Lichts. Lebe wohl und geht. Ja, genau. Also als Rickard auf zu Griffith ging, war er halt Rickard sich nicht wirklich sicher. Ne, was, mit was soll ich ihn konfrontieren? Was soll ich ihnen jetzt wirklich sagen? Rickard war jetzt nicht so beeinflusst wie die anderen Bewohner oder wie die anderen Anwohner dieses Reiches eben, weil er halt schon Informationen hatte, Übergriffe von, er wusste halt, was er getan hat und wer er ist. Man hat wirklich gesehen, Rickard ist ein wirklicher Ehrenmann, ist halt jemand, der Eier aus Stahl hat. Das muss man auch erstmal schaffen, ne? Würfel für eine zu verpassen. Dann geht er ja, versucht er zu fliehen, aber ist ja dann Zielort von diesem Assassinen, Schatten, Monster, Ding, was auch immer. Er versucht ihn umzubringen und er versucht jetzt auf Falconia rauszukommen und kriegt dabei ja Hilfe von den Kushan. Und ich glaube, zu dieser Stelle kommen wir jetzt, wo dieses Trio sagt, okay, wir können mit Griffith eigentlich nichts anfangen. Wir begleiten euch. Die Frage ist, wer hat es beauftragt, Rickard zu töten? War es wirklich Griffith? Waren es seine Gehilfen? Die Aposteln? Man weiß es nicht. Und dann gehen wir auch schon rüber zu Guts zurück. Und die sind endlich auf dieser verschissenen Insel angekommen. Auf, wie heißt die denn? Elfheim? Elfheim. Wie soll es anders sein? Es kann nicht direkt zur Sache gehen. Da sind irgendwelche Steine aufgestellt, irgendwelche Fallen. Jetzt müssen wir Rätsel lösen und gegen irgendwelche Dinger kämpfen. Geil! Ja, und wir sehen jede Menge Hexen, die, sag ich mal, ja, vom Design her, sag ich jetzt, halt nicht außergewöhnlich sind. Erinnern halt jetzt, sie sehen halt ähnlich aus wie Schirke. Klassisches Hexendesign, sag ich jetzt mal. Und interessant ist halt, dass vorher ja Schirke ja was Besonderes war, weil sie ja immer die einzige Hexe war in der Geschichte. Die einzige richtige Hexe. Und jetzt sieht man, da ist halt ein bisschen mehr was, aber ja. Elfheim ist, denke ich mal, so eine Anspielung auf Elheim. Das gibt's eben in der altnordischen Mythologie. Das ist eben das Reich der toten Göttin Hel. Dort sehen wir auch alle möglichen Gestalten und Götter und Fantasiewesen. Und das könnte daran angelehnt sein. Jetzt müssen wir Kaska heilen und die Gruppe von ihm versucht ihn halt umzustimmen. Pass auf, wir sind angekommen. Wir werden ja gleich die Sturmmonarchen sehen, aber es gibt ein Bankett. Wir müssen uns erstmal ausruhen. Wir sind jetzt diesen langen Weg gegangen. Du kannst doch jetzt ein bisschen warten. Und gegen alle Überraschungen lächelt Guts, macht die Augen zu und denkt sich, ja, fuck, who cares? Wir sind jetzt schon so weit gekommen. Ich habe nichts dagegen, weil das jetzt noch ein bisschen dauert und wir jetzt diesen Moment genießen und ein Bankett haben. Genau, er ist immer noch ungeduldig, aber er kann sich zurückhalten, weil die Lage war ja immer angespannt. Er musste immer damit rechnen, dass er irgendwo von irgendwelchen Aposteln angegriffen wird. Nicht mal bei der großen alten Hexe war er wirklich sicher. Lässt sich mehr oder weniger gehen. Dann lauft ihr durch dieses Dorf, was voller Hexen und Elfen ist. Und interessanterweise finde ich das Design vom Dorf ganz gut gewählt, weil es mich ein bisschen so an diesen Ort erinnert, wo die ganzen Hobbits leben, weil sie leben ja auch irgendwie so eine Art Baumhäusern. Das hat mich total so irgendwie an Herr der Ringe erinnert. Könnte sein. Er könnte vielleicht eine Inspiration auch sein, ne? Das ist wieder so ein Punkt, wo ich sage, top. Weil es sieht einfach mystisch aus, es zieht mich an, auch wenn da jetzt nicht so viel passiert. Es ist einfach faszinierend zu sehen, wie die Welt aufgebaut ist. Dann wird aber noch Guts gefragt, was hält er von Griffith? Und da fand ich diese Aussage von ihm ganz interessant. Und zwar sagt er im Englischen, getting his kingdom, there's just one step along his way, he'll continue soaring higher and higher, that's Griffith the Hawk. Obwohl er jetzt dieses Falconia aufgebaut hat, obwohl er das Paradies geschaffen hat, sein Ziel erreicht hat eigentlich, will er immer weiter und weiter gehen und einfach egoistisch sich selbst von innen auffressen, weil Griffith wird nie zufrieden sein mit dem, was er hat. Er wird immer höher und höher anstreben. Und ich glaube, das könnte die Verdammnis werden. So könnte er sich selbst zerstören. Das ist Griffiths Persönlichkeit. Es zeigt aber einfach auch, wie gut Guts Griffith eigentlich kennt. Und kleine Überraschung, es stellt sich heraus, Puck war eigentlich der Elfenkönig. Bum, bum, bum. Aber er wurde verhaftet, weil er die Insel hintergangen hat, weil er von seinen Pflichten sich getrennt hat und ist weggelaufen. Dementsprechend haben die Ersatz gesucht und haben jetzt diese Flower Queen, also die Sturmmonarchin. Aber ich glaube, dieser Gag war auch ein bisschen eine Hommage an die ganzen Leute, die Theorie aufgestellt haben, dass Puck ja der König ist und sie zur Elfheim führen will und dann kommt's raus, haha. Ich glaube, es war ein bisschen so eine Hommage dann. Wir beginnen mit dem, worauf wir eigentlich die ganze Zeit gewartet haben, dass sie jetzt in diesen Raum voller Pilze ankommen, sich alle schlafen legen und sich in das Traumland begeben, um nach der Persönlichkeit von Kaska in ihren Verstand zu suchen. Die ganzen Traumata von ihr sollen ja jetzt nun aufgearbeitet werden. Und das in einer relativ kurzen Zeit. Wir sehen das Ganze nochmal, wir sehen die ganze Handlung nochmal vor uns, nur halt auf einer symbolischen Art und Weise. Und da kann jeder ja seine eigenen Dinge reininterpretieren. Es ist auf jeden Fall mit schön anzusehen. Ich fand übrigens die Metapher gut gewählt, wie Guts dargestellt wurde in Kaskas Traumwelt. Und zwar, dass nämlich ist es ein verletzter, ausgehungerter, dürrer Hund mit einem fehlenden Bein, der einen Sarg hinterherzieht. Also wie gesagt, da gab es ganz, ganz viele Symboliken zu Guts Persönlichkeiten, zu den Ereignissen, die passiert sind. Und dementsprechend haben wir auch nachfolgend eine ganz herzerreißende Szene, als er rüberschwingt zum Bankett und Guts bedankt sich praktisch bei Sir Pico und Roderick und Sir Pico meinte, ja, bist du schon betrunken? Und er so, kann sein. Also, dass Guts mal dieses Lächeln vorlockt und wirklich sich herzhaft von ganzem Herzen ehrlich und aufrichtig, weil er seine Gruppe bedankt, die sie so lange durchgehalten haben. Es war wirklich toll zu sehen, wie es Guts wieder schaffen konnte, sich in eine Gruppe zu integrieren, wie er es schaffen konnte, wirklich wieder Leuten zu vertrauen und er war auch nicht nicht mehr, wie gesagt, auf diesen Ego-Trip, sondern zum ersten Mal nach einer langen Zeit hat er wieder Freunde gefunden und Halt. Ja, und eine Heimat im Endeffekt. Und dann kommen wir schon zum Abschluss der Traumreise, und zwar nämlich schaffen die es, die gebrochene Puppe zu komplettieren, alle Gedächtnislücken, alle Trauma-Erlebnisse neu durchzuleben. Auf jeden Fall, Casca ist wieder da. Yay, Casca ist wieder da und sie hat ihr Gedächtnis wieder. Woo! Ja, es ist ganz cool. Und überraschenderweise ist sie erstmal gar nicht so stark traumatisiert, sondern sie freut sich, Guts Namen zu hören. Und sie erwähnt Griffith auch nebenbei. Am Anfang hat sie sich wohl noch nicht an alles erinnert, bis sie halt auf Guts trifft und in seinen Augen oder hinter ihm diese Eklipse sieht, diese ganzen Monster, den kaputten Griffith. All das kommt jetzt auf einmal in sie hoch und niemand weiß so wirklich, ja, wie das Ganze ausgehen wird. Da war jetzt natürlich Miura sehr pfiffig, dass er gerade diese Szene als Cliffhanger genommen hat. Und jetzt warten wir wieder schon jahrelang, bis mal endlich hier was passiert. Leider schwenken wir auch wieder rüber zu Griffith und haben jetzt eine total sinnlose Szene, wo er und seine Monster gegen Hydras kämpfen und gegen andere Wesen. Genau, da bekämpft er den Riesenkönig, der Giant King. Also ich denke, diese Szenen sind einfach nur dazu da, um jetzt quasi so ein kleines Setup zu geben von Griffiths Armee. Ne? Es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass Griffiths riesige Apostelarmee gegen, ja, Guts Truppe kämpfen wird. Ich meine, Guts hat ja die Elfen, er hat die Elfenkönigin, er hat den Skull Knight, die ganzen Hexen, viele fähige Kämpfer. Offiziell, wir haben jetzt alle Kapitel bearbeitet, die zu diesem Aufnahmezeitpunkt draußen sind, und jetzt können wir unsere Predictions auf die Welt loslassen. Ja, ich würde noch sagen, vielleicht ein kurzes Fazit. Was denkst du über Berserk? Kannst du es weiterempfehlen? Es ist ein sehr großartiger, sehr epochaler Manga mit sehr vielen Facetten, sehr vielen Charakteren, bei denen es sich lohnt, ihn zu beschäftigen. Das große Problem ist einerseits, dass Moira so lange braucht, um diesen Manga zu vervollständigen und sich dadurch halt verläuft und es kleinere Handlungsstränge gibt, die absolut keinen Sinn machen. Und es zieht sich einfach an den falschen Stellen. Ich hoffe, dass er noch die Kurve kriegt und im Manga einen würdigen Abschluss gibt. Also die Kritik kann ich teilen. Allerdings, dass Miura jetzt schon wieder den Fokus bekommen hat, weil, wie gesagt, ich hab das Gefühl gehabt, er hat sich ein bisschen so mit dieser Krakenhandlung ein bisschen verrannt, aber jetzt mit Elfheim und Griffith und wie sich das Ganze wieder aufbaut, habe ich das Gefühl, dass Miura da wieder die Kurve bekommen hat. Ich würde sagen, der Golden Age Arc ist einer der besten Arcs, die ich je, sag ich mal, im Submedium Manga je gelesen habe. In ganz Berserk gibt es natürlich viele Dinge zu kritisieren, aber eine Sache, die ich finde, die man wirklich selten kritisieren kann, ist das fantastische Art. Oh nein, jetzt zeigt es wieder mit Predictions. Wie wird es mit dem Manga weitergehen? Erstmal, was haben wir mit der Casca-Gut-Situation? Glaubst du, dass die beiden zusammen den Weg bestreiten oder dass die Wege sich jetzt hier trennen? Die erste Möglichkeit ist, die Wege werden sich trennen, weil es kommt bei Casca wieder ein Traumata hoch. Ja, die wird jetzt nicht mehr diese geistig behinderte Frau sein, aber sie wird immer noch mit Traumata zu kämpfen haben, ne? mit inneren Schmerzen. Ich denke, sie muss sich erstmal von Guts distanzieren, um wieder sich selbst zu finden. Ne? Könnte es sein, dass sie vielleicht eine eigene Handlung bekommt. Andererseits könnte es sein, dass sie immer noch Griffith liebt und an ihn hängt und dass sie zu Griffith übertritt. Das würde natürlich dafür sorgen, dass Guts noch mehr ein gebrochener Mann sein würde. Sehr interessant das Ganze. Man hat ja auch, wie gesagt, bei diesem Hügel der Schwerter gesehen, dass Casca noch was für Griffith empfindet. Könnte natürlich auch sein, dass sie eher etwas für den Fötus empfindet, der Griffith quasi mehr oder weniger ist. Könnten viele Dinge sein, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt sofort ein Happy End haben werden und dass jetzt sofort Casca Guts umarmen wird und dass sie jetzt, und das jetzt für die Freude Eierkuchen ist. Das glaube ich nicht. Das wäre auch plottechnisch nicht besonders clever. Also ich kann mich dir nur anschließen. Sie macht ihr eigenes Ding durch, kriegt so einen Subplot, der wieder sich total scheiße anfühlen wird, aber eigentlich für die Handlung notwendig ist, weil es ist ja da, um den Charakter wieder zu etablieren, wieder irgendwie in die Story zurückzuschieben und dass sie wieder zur Besinnung kommt, vielleicht ihr eigenes Ding durchmacht. Weg Nummer 2 ist, dass sie sagt, pass auf, ich bleib jetzt auf der Insel, ihr habt ja so viele zusammen durchgestanden, aber ich bin euch eigentlich nur eine Last und wir sind jetzt an diesem Punkt angekommen, wo ihr gegen Götter kämpft. Ich kann nichts ausrichten, ich zieht euer Ding durch. Natürlich kann es aber auch sein, dass sie sagt, okay, wir haben jetzt so viel durchgestanden zusammen und ich möchte jetzt wieder trainieren und dass sie die Gruppe halt begleitet und Griffith irgendwann selbst konfrontieren will und ihn vielleicht auch aufhalten wird oder keine Ahnung, was auch immer. Vielleicht trifft es ja so ein, wie es Klaske eben damals gedacht hat im Golden Age Arc, dass wirklich dazu dazu kommt, dass Griffith wieder in seine alte Form kommt und Kiaska sich um ihn am Ende kümmert. Ja, oder es kommt halt wirklich zu einem epischen Kampf zwischen Guts und Griffith, aber dann müsste es wirklich so kommen, dass vielleicht er sogar noch Kiaska verliert auf irgendeine Art und Weise. Und da habe ich eben diese zwei Möglichkeiten gesehen. Erstens, dass Kiaska zu Griffith übertritt und dass Guts dann komplett ausrastet. Oder dass Griffith eben Kiaska umbringt. Eins von den beiden. Oder Möglichkeit Nummer drei, es könnte sogar noch, wir gehen sogar noch einen Schritt weiter und sagen, Griffith tritt in diese Sphäre von Elfheim ein und da wird eine Schlacht stattfinden. Mal schauen. Wir wissen ja auch nicht, was mit Wickeld passiert. Ne? Der macht ja jetzt auch sein eigenes Ding. Es gibt ja jetzt auch Theorien, die besagen, dass in Elfheim die Zeit viel schneller vorbeigeht und dass in dieser Zeit Wickeld sehr schnell altern wird und quasi zu einem richtigen Kämpfer sich entwickelt. Ne? Vielleicht versucht er, einen Plan zu entwerfen, um quasi Griffith zu vernichten und um alles wieder rückgängig zu machen. Das wird wahrscheinlich zwangsläufig nötig sein, um die Welt wieder in Gleichgewicht zu bringen. Was du schon angesprochen hast, es wurde irgendwo mal erwähnt, dass die Zeit auf der Elfeninsel anders vergeht. Dementsprechend könnte man das irgendwie so einwickeln, dass während Guts und die Truppe auf dieser Insel ist, wir rüberschwingen wieder, also es gibt einen Timeskip, Rickett und der Rest ist erwachsen geworden und zetteln halt eben diese Revolution an gegen Griffith, versagen aber schwächen Griffith-Truppen so weit, dass Guts dann wieder hinkommen kann und ein leichteres Spiel hat einfach auf dem Weg zu Griffith, sich nicht mehr mit so vielen Monstern prügeln muss. Oder Guts kommt eben rechtzeitig zur Revolution und hilft ihm dabei gegen Griffith. Ja, das könnte durchaus sein. Wir wissen ja, dass es, also was wir wissen, vor 18 Jahren hat Miura noch gesagt, es wird kein dunkles Ende sein. Ja, ganz dunkel wird es nicht. Das heißt, vielleicht wird das Ende bittersüß, vielleicht wird es auch ein gutes Ende. Wir wissen es nicht. Was wir aber wissen ist, dass Miura auch ein großer Fan von Star Wars ist. Ne? Und er könnte ja vielleicht den Darth Vader-Move machen, dass man eben sagt, okay, Guts sagt, okay, ich verzeihe dir, Griffith, für alles, was du getan hast. Er besiegt ihn aber, hat die Möglichkeit, ihn umzubringen, tut es aber nicht. Und Griffith erkennt seine Fehler, sagt dann zu sich selber, okay, ich versuche jetzt alles wieder rückgängig zu machen. Könnte eine Möglichkeit sein, würde ich persönlich nicht so gut finden. Ich würde persönlich gut finden, wenn es wirklich ein ganz dunkles Ende nehmen würde, wo Guts und Griffith alles geben werden. Aber wenn wir jetzt zu diesen Ausgangssituationen hingehen, dass er ihn besiegt, aber ihn dann nicht tötet, wie würde es dann weitergehen? Würde Griffith sagen, okay, die Schuldgefühle haben mich jetzt eingeholt und begehe jetzt Selbstmord? Oder wir machen dieses The Walking Dead Ding durch und sperren Griffith im Kerker ein für den Rest seines Lebens, machen ihn aber zu einem Art Side-Character, den man immer wieder aufsucht und der dann so praktisch versucht, die Nebencharaktere zu manipulieren. Das ist so ein Szenario, das wünsche ich mir gar nicht. Also, was ich eben gemeint habe, ist, dass Griffith kurz vorm Sterben ist und Griffith erkennt halt seine Fehler ein und versucht halt, wie gesagt, alles rückgängig zu machen. Aber wie macht er das denn rückgängig? Könnte ja tausende Möglichkeiten geben. Er könnte seine Macht da einsetzen und sich irgendwie selbst aufopfern. Vielleicht die Idee des Bösen, ne, wird vielleicht auch eine Rolle spielen. Das ist ja quasi dieser Gott in Berserk. Da gab es ja eben dieses Lost Chapter, ne? Hast du ja gelesen, soweit ich weiß. Genau, meinst du, dass er einen Auftritt bekommt? Ja, auf jeden Fall, ja. Vielleicht vereint er sich ja mit der Idee des Bösen und nutzt dann diese Kraft, um wieder die Welt in ihr Gleichgewicht zu bringen. Ne? Wie gesagt, dieser Darth Vader-Move. Halt. Was wir wirklich alle sehen wollen, alle Berserk-Fans, ist dieser finale Kampf zwischen Berserk und Griffith, der wahrscheinlich bodenständig bleiben wird. Das heißt, Guts nutzt seine Berserker-Rüstung und Griffith wird wahrscheinlich eine Art Fledermaus-Modus haben, so Bankai-mäßig. Und dann werden die sich eben in einem fairen 2-1-gegen-1-Kampf bekämpfen, oder? Ich glaube, das erwarten viele und ich hoffe auch, dass es zu diesem Kampf eben kommen wird. Ja, wo es um das Schicksal der Welt geht. Was wir aber noch nicht beachtet haben, sind die Godhand und auch, ja, der Skull Knight. Was werden die noch für eine Rolle spielen? Die haben wir noch gar nicht gesehen. Die tummeln sich wahrscheinlich auch irgendwo in dieser Welt rum. Aber Skull Knight ist ja, er wurde zumindest am Anfang geschildert, als wäre er der Neutrale, als wäre das praktisch die Schweiz. Aber es sieht halt mehr und mehr so aus, als wäre er eigentlich auf der Seite von Guts und würde den unterstützen, oder? Ja, schon. Ja, aber was macht die Godhand? Die verfolgen ihre eigenen Ziele und die wissen noch nicht, was sie als Ziele verfolgen. Es ist aber noch nicht so klar dargestellt, dass sie wirklich auf der Seite von Griffith ist und deswegen kann es sein, dass sie die dritte Partei bilden. Dann ist aber die Frage, was machen die denn? Kommt es am Ende dazu, dass Guts und Griffith sich bekämpfen, dann aber die Godhead auftritt und dann sagt Guts und Griffith, okay, wir müssen unsere Differenzen beiseite schieben und dann kämpfen wir zusammen, um diese Godhead aufzuhalten. Glaubst du, das wäre realistisch? Entweder das oder genau andersrum, dass er sich mit den Godhands verbündet, um Griffith zu bekämpfen, oder es wird ganz anders laufen und Guts wird quasi von Checkpoint zu Checkpoint laufen, um einen Godhand nach dem anderen niederzustrecken. Das würde ja irgendwie, dazu passen, der Mensch, der gegen de facto Götter kämpft. Was, glaube ich, auch ein guter Move wäre, wenn er jetzt, wie du sagst, von Checkpoint zu Checkpoint mäßig diese ganzen Götter tötet und dann aber immer mit jedem getöteten Gott ein Stück stärker wird oder eine Kraft oder einen Aspekt ihrer Kräfte bekommt. Stimmt, und somit das wäre interessant. Ne? Er levelt sich so hoch und wird dann nicht nur der Berserker, sondern er wird ein Godslayer. Ja, Gott. Es wäre halt ein bisschen billig, weil es wäre halt dieses typische Schonmäßige, man geht ja von einem Kampf zum nächsten. Wow, wir haben 7 Samurai, jetzt bekämpfen wir einen nach dem anderen. Es wäre eine Möglichkeit, aber es wäre halt nicht besonders spannend, glaube ich. Mein perfektes Ende für Berserk. Also, Timeskip, Rickard wächst auf, stiftet eine Revolution an gegen Griffith. Guts kommt dazu, sie bekämpfen sich alle, bis aufs Blut, großer Krieg. Guts kämpft gegen Griffith, finaler Kampf, tötet ihn aber nicht, dann kommt die Godhead und Griffith und Guts müssen zusammenkämpfen, zusammen mit Menschen, Dämonen, Monstern, allem Möglichen, um die Godhead zu besiegen und endgültig Frieden zu holen. Ich meine, ist ein bisschen silly und so, aber ich glaube, das wäre für mich das perfekte Ende von Berserk. Also mein perfektes Ende wäre extrem antiklimatisch. Ich würde mir wünschen, dass Guts gar nicht mehr kämpft, sondern jetzt im Slice of Life-Deal jetzt versucht, mit Kaska klarzukommen auf dieser Elfeninsel eben. Ja, Griffith versucht halt mit sich selbst klarzukommen, mit dieser Welt, die er quasi aufgebaut hat. Und dass er mit seinen eigenen Dämonen mehr oder weniger kämpft. Ja, da gut, von mir aus kann auch Rickard irgendwie kommen, von mir aus kann auch so eine Revolution oder so am Ende kommen. Ja, das einfach antiklimatisch abläuft, ohne großes Feuerwerk, ohne große Kämpfe. Das würde ich persönlich sehr interessant finden, das wäre auch mal was Neues. Aber ich muss sagen, ich habe auch nichts dagegen, wenn es zu einer großen Schlacht kommt. Ja gut, am Ende vielleicht noch, bevor wir jetzt komplett mit dem Podcast abschließen, würde ich vielleicht sagen, also wer Berserk liebt, vielleicht gibt es auch Alternativen. Wer noch nicht genug von Berserk bekommen hat, ich meine, da gibt es bestimmt Alternativen. Da können die Leute auf Claymore zurückgreifen. Da ist die Geschichte zwischen Claire und Theresa bittersüß. Ist halt auch Dark Fantasy und kann man sich am ehesten gönnen jetzt von allen Dark Fantasy Mangas, die existieren. Ansonsten noch, was manga-technisch, was man sich da noch geben kann, ist vielleicht Vinland Saga und Vagabond. Ja, und wer noch nicht genug hat von Berserk, es gibt ja jetzt diese Enzyklopädie, die rausgekommen ist, und es gibt ja noch diesen Light Novel, der ist bei uns auch jetzt vor kurzem erschienen. Und damit sind wir auch schon durch. Das war ja der Berserk-Podcast. Ich hoffe, ihr habt eingeschaltet beziehungsweise mal mit reingehört. Ein paar Leute haben durch meinen Raffling den ersten Berserk-Band bestellt, was mich sehr freut. Okay, dann, es endet jetzt eine Ära. Mich hat sehr gefreut, hier zu sein. Und da kann ich sagen, ich wünsche euch alles Gute, das Beste auf der Welt. Wir sollten gute Kunst schätzen. Ralex, wo finden die Leute dich? Ja, auf iGralex, ne? Ja, bin ich nicht mehr so aktiv. Vielleicht mache ich bald wieder Videos, mal schauen. Aber auf Twitter schreibe ich noch manchmal Dinge, haue ich ein paar Empfehlungen raus. Da sehe ich Ralex offiziell. Und damit sind wir durch. Vielen Dank, dass ihr es bis hier durchgehalten habt. Wenn ihr bisher gehört habt, schreibt mal in die Kommentare. Hashtag Guts hat einen großen Schwanz. und damit sehen, beziehungsweise hören uns beim nächsten Mal. Okay, tschüssi Leute. Ciao, ciao.